Der Bolivarische Rat vom Kreis Santiago Mariño, Bundesstadt Aragua in Venezuela, verlieh dem Genossen Kim Jong-un den Orden Santiago Mariño. Zum Tag der Sonne gab es am 31. März eine Veranstaltung zur Verleihung des Ordens an Kim Jong-un. Daran nahmen der Vorsitzende des Bolivarischen Rates vom Kreis Santiago Mariño, Bundesstadt Aragua, die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und den Massen sowie der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der TVJK in Venezuela und sein Mitarbeiter teil. Auf der Veranstaltung wurde ein Beschluss verlesen. Danach übergab der Vorsitzende des Rates dem TVJK-Botschafter den Orden und die Urkunde für Genossen Kim Jong-un.